Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Titanic. Ein Abenteuer-Feature von Maya Nielsen. Der Himmel ist voller Sterne. Sie spiegeln sich im schwarzen Wasser. Mit 22 Knoten pflügt das größte Schiff der Welt, der Atlantikdampfer RMS Titanic, durch die klare Nacht. Eine gewaltige Entfernung kann der diensthabende Offizier Charles Lightoller von der Brücke aus überblicken. Aber er kann wegen der funkelnden, sich spiegelnden Sterne kaum ausmachen, wo der Ozean endet, wo der Himmel beginnt. Es herrscht völlige Windstille. Die See ist glatt wie eine polierte Fensterscheibe. Aber keineswegs ungefährlich, wie Lightoller weiß. In der Arktis war ein extrem milder Winter gewesen. So kam es, dass das Eis in gigantischen Mengen von den Gletschern abgebrochen war. Niemals zuvor und niemals später kamen mit dem Labradorstrom solche Mengen an Eisbergen, Eisfeldern und Treibeis. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt an diesem 14. April 1912. Charles Lightoller haucht sich Wärme in die eiskalten Hände. Im Moment trägt er die alleinige Verantwortung für das größte Schiff der Welt. Dieses Schiff stellt alle anderen Schiffe, die er je gekannt hat, in den Schatten. 60.000 Tonnen Stahl sind verbaut worden. Wenn man die Titanic hochkant auf den Kopf stellen würde, dann wäre sie mehr als zweimal so hoch wie das Park Row Building, der zurzeit höchste Wolkenkratzer New Yorks. Sie ist das größte von Menschen geschaffene Objekt der Welt. Alles auf der Titanic ist neu und sauber. Es riecht sogar noch nach frischer Farbe. Die Passagiere sind begeistert. Dieses Boot ist grandioser, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Es besitzt alles, was man sich nur wünschen kann. Einen Swimmingpool, ein türkisches Dampfbad, einen Fitnessraum, mehrere Squashplätze, Cafés, Gärten, in denen man den Tee zu sich nimmt, Rauchersalons und eine Lounge, die größer ist als in jedem Grand Hotel. Auf dem 269 Meter langen Schiff kann man sich regelrecht verirren. In den ersten Tagen an Bord muss Lightoller erst einmal herausfinden, wie man auf dem kürzesten Weg vom Squashraum auf dem untersten Deck zu der verglasten Wandelhalle der ersten Klasse im fünften Stock und von da zum eleganten Café de Paris auf dem Promenadendeck der ersten Klasse im sechsten Stockwerk gelangen kann. 7 Stockwerke, mehrere Fahrstühle. Da kann einem schwindelig werden. Ich brauchte 14 Tage, bevor ich mit dem Schiff so vertraut war, dass ich von einem Punkt zum anderen jeweils die kürzeste Route nahm. Jede Klasse hat ihr eigenes Deck. Der Zugang zwischen den Klassen wird erschwert. Man möchte nicht, dass sich die dritte Klasse Passagiere zu den Reichen auf dem Sonnendeck gesellen. Daher hat man zwischen den verschiedenen Klassen Absperrungen errichtet. Also einfach ist es nicht, den verschachtelten Weg aus dem Schiffsbauch aufs Sonnendeck zu finden. Dampfschiffe sind Lightollers Leidenschaft. Seitdem er 13 Jahre alt ist, fährt er zur See. Sein Matrosenhandwerk hat er auf Segelschiffen gelernt. Er hat so ziemlich alles erlebt, was man als Seemann erleben kann. Schiffbruch war auch dabei. Mehr als einmal. Seit nunmehr 12 Jahren fährt Lights, wie seine Freunde den schwungvollen Banjo-Spieler nennen, für die Reederei White Star Line. Die meiste Zeit unter dem Kommando von Kapitän E.J. Smith. Seitdem verläuft sein Leben in ruhigerem Fahrwasser. Der große, stämmige Smith sieht mit seinem Vollbart genauso aus, wie man sich einen brummigen Seebären vorstellt. Beim ersten Blick würde man denken, hier haben wir einen typischen Ozeankapitän. Kraftvoll und herzhaft. Und ich hätte gewettet, er hat eine Stimme wie ein Nebelhorn. Aber seine Stimme war eher leise und sehr angenehm. Und meistens lächelte er. Auch bei den Passagieren ist Kapitän E.J. Smith beliebt. Deshalb hat die Reederei bestimmt, dass er das luxuriöse Schiff auf der Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York bringt. Unter seinem Kommando gab es kaum jemals einen Zwischenfall. Smith versteht sein Handwerk. Und dies ist seine letzte Fahrt. Danach wird der 62-Jährige, der im Laufe seines Berufslebens auf verschiedenen Dampfern mehr als 250 Mal den Atlantik überquert hat, in den Ruhestand versetzt. Einige der reichsten Männer der Welt finden sich unter den Passagieren. Der berühmteste unter ihnen ist wahrscheinlich Colonel John Jacob Astor, dessen Geld in zahlreichen Luxushotels steckt. Oder sind Mr. und Mrs. Strauss noch bekannter als Colonel Astor, fragt sich Lightoller, die Besitzer von Macy's, dem größten Kaufhaus der Welt. Zum Kreis der Milliardäre an Bord gehört auch Benjamin Guggenheim. Die Guggenheims beherrschen einen Großteil der weltweiten Kupferproduktion. 4.000 Pfund hat er sich die Überfahrt in einer der eleganten Luxussuiten kosten lassen. Von dem Geld könnte Lightoller sich zu Hause in Chorley ein Häuschen kaufen. Modeschöpfer, Künstler, Autoren, viele Geschäftsführer von großen Firmen sind auf der Titanic unterwegs zu neuen Abschlüssen in New York. Aber auch zahlreiche Angehörige des Adels flanieren am Tag über das Bootsdeck. Lightoller hat selten so viele teure Pelzmäntel auf einmal gesehen. In der zweiten und dritten Klasse fahren allerdings auch ganz normale Menschen mit. In der dritten Klasse werden alle Sprachen Europas querbeet durcheinander gesprochen. Englisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch und noch weitere, die Lightoller noch nie zuvor gehört hat. Hier reisen viele Familien mit, die in Amerika ein neues Leben beginnen wollen. Auch der Präsident der White Star Reederei, Bruce Ismay, hatte sich nicht nehmen lassen, die Jungfernfahrt nach Amerika auf dem schönsten Schiff ihrer Zeit mitzumachen. Und der leitende Konstrukteur der Titanic, der erst 38-jährige Ingenieur Thomas Andrews, befindet sich ebenfalls an Bord. Er ist technischer Direktor der Werft Harland & Wolff im irischen Belfast, die den Dampfer gebaut hat. Lightoller schließt kurz die Augen und genießt das gleichmäßige, kraftvolle Vorwärtskommen des Schiffes. Nicht das kleinste Zittern, nicht der Hauch einer Vibration, wie er sie von anderen Dampfschiffen kennt, ist zu spüren. Die Maschinenanlage der Titanic ist ein Meisterwerk. Sie ist auf dem neuesten Stand der Technik. Jeder an Bord wusste, dass wir mit unserem Schiff riesiges Aufsehen in der Welt der Schiffe verursachen. Allein schon, weil sie das erste Schiff war, das mit einer dritten Schiffsschraube ausgestattet war. Das Schiff ist nahezu perfekt. Aber ist es tatsächlich unsinkbar, wie die Presse behauptet? Da hat Lightoller so seine Zweifel. Bei der Idee, dass es irgendwo ein unsinkbares Schiff geben soll, kann jeder Seemann, der je durch Salzwasser gefahren ist, nur schief grinsen. Die Temperatur fällt noch weiter, stellt Lightoller fest. Ungemütlich ist es hier draußen. Kein Wunder, dass sich kaum Passagiere an Deck befinden. Gut, dass seine Schicht jetzt endet. Gleich ist es 22 Uhr. Lightoller übergibt dem ersten Offizier Murdoch das Kommando, meldet ihm Position, Geschwindigkeit und Wetterdaten. Er berichtet ihm auch von einer Eiswarnung, die ihm die Funker vor etwa einer Viertelstunde übermittelt haben. Die Mesaba, ein Schiff, das auf dem gleichen Kurs wie die Titanic unterwegs ist, hat sie übermittelt. Es ist zwar die siebte Eiswarnung des Tages, aber sie versetzt die beiden Offiziere nicht in Unruhe. Sollte ein Eisberg in gefährliche Nähe kommen, würden die beiden Männer im Ausguck ihn rechtzeitig ausmachen. Das Schiff kann ihm ausweichen. Wir unterhielten uns darüber, dass man nicht gut sehen konnte, wo der Horizont endete und der Himmel begann. Das machte es schwierig, einen Eisberg auszumachen. Ganz besonders, wenn er eine schwarze Seite hatte. Viele Eisberge sind an der Seite, an der sie vom Gletscher abbrechen, zunächst schwarz. Erst mit der Zeit wird das frische Eis weiß. Sollte Ihnen in dieser mondlosen Nacht ein Eisberg mit der Abbruchseite nach vorn entgegenkommen, würden die Männer im Krähennest ihn wahrscheinlich erst spät entdecken. Eiswarnung hin, Eiswarnung her, die Titanic verlangsamt ihr zügiges Tempo von 22 Knoten nicht. Nur wenn Nebel aufkommt, sollen die Maschinen gedrosselt werden. So lautet die Anweisung von Kapitän Smith. So halten es seit einem Vierteljahrhundert alle Schnelldampfer bei einer Atlantiküberquerung. Erst wenn man das Eis sieht oder wenn man wegen Nebels gar nichts mehr erkennen kann, senkt man die Geschwindigkeit. Die beiden Offiziere plaudern noch ein wenig. Dann begibt sich der durchgefrorene Lightoller in seine Kajüte. Ich rollte mich schnell in meine Decke und wartete darauf, etwas aufzutauen, um einzuschlafen. Auch während Murdochs Wache gibt es keine besonderen Vorkommnisse. Es ist noch kälter geworden. Die beiden Männer im Krähennest frieren. Ihr Atem bildet Nebelschwaden. Noch 20 Minuten. Um Mitternacht ist ihre Schicht endlich um. Mittlerweile hat sich leichter Dunst ausgebreitet. Wäre jetzt besser, wenn sie auf ihrem Ausguck Ferngläser zur Hand hätten, denkt der 24-jährige Vollmatrose Frederick Fleet. Aber die hat irgendjemand zwischen Belfast und Southampton verlegt, noch bevor die Reise über den großen Teich begann. Weiß der Geier, wo die stecken. Plötzlich sieht Fleet eine schwarze Masse direkt vor sich. Das Schiff fährt schnell und ebenso schnell kommt die Masse auf sie zu. Er läutet die Warnglocke, 3 Schläge und ruft sofort die Brücke an. Ich hatte den größten Teil meiner Wache im Nest hinter mir. Die Wache war fast vorbei. Ja, Brücke? Ich meldete einen Eisberg direkt voraus. Was haben Sie gesehen? Eine schwarze Masse. Ein Eisberg, direkt voraus. Je näher wir kamen, desto größer wurde sie. Danke sehr. Der erste Offizier Murdoch reagiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Er lässt die Maschinen stoppen und dann volle Kraft zurückfahren. Der Steuermann im Ruderhaus bekommt die Anweisung, das Ruder hart Steuerbord zu drehen. Die Notschotte werden geschlossen. Das Schiff schwenkt dann leicht nach Backbord, also in Fahrtrichtung nach links. Sie glauben schon, dass sie dem leicht über das oberste Deck hinausragenden Berg noch rechtzeitig ausweichen konnten. Da hört Steuermann Robert Hitchens im unteren Teil des Schiffes ein mahlendes Geräusch. Scharfe Rasur. Das Schiff fährt noch etwas weiter in die vorgegebene Richtung, dann bleibt es stehen. Auch Lightoller, der kurz davor war einzuschlafen, hat die leichte Erschütterung wahrgenommen. Ich war kurz davor einzunicken, als ein plötzliches Vibrieren durchs Schiff ging. Es war keineswegs eine gewaltsame Erschütterung, höchstens eine deutlich wahrnehmbare Unterbrechung der Gleichförmigkeit der Bewegung. Lightoller weiß sofort, dass sie etwas gerammt haben müssen. Im Schlafanzug rennt er an Deck. Aber er kann weder auf der Steuerbordseite noch auf der Backbordseite irgendetwas Ungewöhnliches entdecken. Deshalb geht er zurück in seine Kajüte und wartet ab. Wenn sie ihn brauchen, werden sie ihn hier suchen. Im übrigen Schiff hat man von dem Zusammenstoß kaum etwas mitbekommen. Im Speisesaal der ersten Klasse sitzen die Kellner um einen Tisch zusammen und nehmen ein spätes Abendbrot zu sich. Der letzte Gast ist längst gegangen. Für das Frühstück am nächsten Morgen haben sie schon eingedeckt. Plötzlich unterbrechen sie kurz das Tischgespräch, weil das Silberbesteck anfängt zu klappern. Das ist noch nie vorgekommen. Aber es ist nur ein ganz kurzer Moment. Dem Bäcker in der Bordbäckerei im Heck des Schiffes ist ein Blech mit frischen Brötchen vom Ofen gerutscht. Keiner der Passagiere ist beunruhigt. Kein Geräusch, kein Schrei in der Nacht. Keine Alarmmeldung, niemand aufgeregt. Es gab wirklich nichts, das selbst ängstlichen Menschen hätte Furcht einflößen können. Auf das Steuerborddeck gegenüber dem Vordermast sind mehrere Tonnen Eis gekracht. Hier ist der Erholungsbereich der 3. Klasse. Einige Passagiere sind durch den Lärm nach draußen gelockt worden. Jetzt kicken sie spielerisch das Eis über das Deck. Dabei lachen sie wie kleine Kinder. Während man auf der Brücke noch hofft, dass sie mit ein paar hässlichen Kratzern davongekommen sind, stellt sich die Situation für die Männer im Kesselraum, weit unten im Bauch des Schiffes, ganz anders dar. Auf Murdochs Anweisung, die Maschinen zu stoppen, heult eine Sirene im Maschinenraum und rote Lämpchen leuchten auf. Der verantwortliche Ingenieur befiehlt, augenblicklich die Luken dicht zu machen, um die Feuerung zu unterbrechen. Kurze Zeit später fängt es plötzlich im Kesselraum an, ohrenbetäubend zu krachen. Ein Geräusch, als würde jemand eine riesige Kanone abfeuern. Ein einziges Donnergetöse. Und mit dem haarsträubenden Geräusch brechen eiskalte Wassermassen in den vordersten Kesselraum ein. Der Ingenieur und sein erster Heizer rennen um ihr Leben, bringen sich in Kesselraum 5 in Sicherheit. Unmittelbar hinter ihnen schließt sich die wasserdichte Eisentür. Die übrigen Arbeiter des Kesselraums entkommen über Leitern der Gefahr. Sie retten sich auf das E-Deck. Das Schiff hatte unter enormem Dampf gestanden. In dem Augenblick, in dem nun die Maschinen stoppten, donnerte der Dampf aus 8 Lüftungsrohren. Es klingt wie ein Konzert von 20 Dampfloks, nur tiefer. Auf dem Oberdeck muss man jetzt schreien, wenn man sich etwas mitteilen möchte. Bereits wenige Minuten nach der Kollision ist der Kapitän auf der Brücke. Er versucht, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen. Mr. Andrews, wie ist die Lage? Gemeinsam mit Thomas Andrews, dem Konstrukteur des Schiffes, geht er unter Deck. Andrews, der Konstrukteur, kannte jede Ecke und jede Schraube. Um kein Aufsehen zu erregen, nehmen sie die Mannschaftstreppen. Der Postraum unten im F-Deck steht unter Wasser. Die Royal Mail transportiert auf der Titanic viele Päckchen und Pakete und etwa 400.000 eingeschriebene Briefe. Die Postsäcke treiben auf den Wogen. Kein schöner Anblick. Im Squashraum, der 10 Meter über dem Kiel liegt, gurgelt grünes Atlantikwasser. Aber der Konstrukteur ist zunächst noch nicht sonderlich beunruhigt. Die Titanic ist nach seinem Dafürhalten unsinkbar. Und zwar aus folgendem Grund. Durch 15 Querschotten, also hohen, querstehenden Wänden, die das Schiff in 16 wasserdichte Abteilungen unterteilen, kann nur eine überschaubare Menge an Wasser ins Schiff eindringen. Wenn eine dieser wasserdichten Kammern von außen beschädigt wird, dann läuft sie halt voll Wasser. Kein Problem für das Schiff. Das Wasser kann ja nirgendwo hin. Der Sicherheitsspielraum hätte es wahrscheinlich zugelassen, dass sie noch bei 3 oder 4 beschädigten Abteilungen weitergeschwommen wäre. Kritisch wird es erst, wenn das Wasser gleichzeitig in 5 Abteilungen eintritt. Dass das je geschieht, ist äußerst unwahrscheinlich. Aber dann, je weiter sie sich unten auf dem F-Deck umsehen, erfasst Thomas Andrews mit wachsendem Entsetzen, dass mindestens 5 Abteilungen betroffen sind. Der Eisberg hat das Schiff voll entlang der Steuerbordseite erwischt. Auf einer Länge von 90 Metern dringt durch mehrere Risse Wasser ein. Sie war gegen den Eisberg gerumst, gerumst und gerumst und war jedes Mal aufgeschlitzt worden. Und das Wasser brach in 6 Abteilungen ein. Die vordere Spitze der Titanic liegt bereits tiefer im Wasser als der Rest. Wenn sich die Spitze noch einige Grade tiefer senkt, dann wird das Wasser nach hinten durchschießen. Der Chefkonstrukteur begreift als erster, dass sein Schiff verloren ist. Noch eine. Höchstens 1,5 Stunden. Dann sinkt das Schiff. Kapitän Smith ist geschockt. Er weiß so gut wie Andrews, dass sich etwa 2200 Personen an Bord befinden und dass die Rettungsboote maximal 1178 von ihnen aufnehmen können. Oh mein Gott. Wenn andere Schiffe der sinkenden Titanic nicht rechtzeitig zu Hilfe kommen, werden mindestens 1000 Passagiere die nächsten 2 Stunden nicht überleben. Smith muss jetzt handeln. Dann also los. Als erstes muss er den Notruf absetzen. Während er die Treppen zum obersten Deck wieder hochstürmt, macht er sich die Aufgabe klar, die vor ihm und seinen Offizieren liegt. Die meisten Passagiere schlafen. Es muss gelingen, die Menschen an Bord zu wecken, sie dazu zu bringen, zügig die Rettungsboote zu besteigen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass an Bord keine Panik ausbricht. Das Schiff ist wohl verloren. Noch aber besteht die berechtigte Hoffnung, dass wenigstens alle Menschen an Bord der Titanic durch andere Schiffe gerettet werden. Boxhall, der 4. Offizier, hat in 5 bis 10 Meilen Entfernung die Lichter eines Schiffes gesehen. Das wird Smith als erstes anfunken lassen. Auf dem obersten Deck angekommen, erteilt Smith den Befehl, sämtliche Offiziere zu wecken und die Rettungsboote klarzumachen. Den Milliardär John Jacob Astor und einige weitere Passagiere der ersten Klasse weckt der Kapitän persönlich. Erst danach begibt er sich eiligen Schrittes in den Funkraum und weist die Funker an, den Notruf abzusetzen. Funken Sie um Hilfe. Sofort. Hier, nehmen Sie. Das ist die Position. Ist es... Ja, Phillips. Es ist ernst. CQD, Most Phillips. Come quick. Danger. Kommt schnell. Gefahr. Auch mit SOS versucht er es, dem neuen internationalen Notruf, der aber noch nicht auf allen Schiffen bekannt ist. Ein 1000 Mal geht der Hilferuf in die Nacht hinaus und wird von mehreren Schiffen gehört. Von der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic aus der White Star Line, der Frankfurt, der Birma, der Baltic, der Virginia, der Mount Temple und der Carpathia. Mit 58 Meilen Entfernung ist die Carpathia, ein Schiff der Cunard Line, am nächsten dran. Es ist 0.35 Uhr. Der Funker der Carpathia will gerade Feierabend machen, als der Notruf durchkommt. Er hat bereits seine Jacke ausgezogen, will nach seiner 14-stündigen Schicht endlich ins Bett gehen. Es ist reiner Zufall, dass er die Kopfhörer noch nicht abgelegt hat. CQD. Kommt schnell. Gefahr. Es ist ein Notsignal. CQD. Cottam rennt mit der Nachricht auf die Brücke. Doch der wachhabende erste Offizier lacht ihm offen ins Gesicht. Die Titanic. Willst mich wohl auf den Arm nehmen, Cotton? Die Titanic ist unsinkbar, das weiß jedes Kind. Der Funker hat keine Zeit, darauf zu warten, dass der erste Offizier wieder zur Besinnung kommt. Er weckt den Kapitän. Kapitän Rostron ist sich zuerst nicht sicher, ob er sich verhört hat. Ich fragte den Funker, ob er sich absolut sicher sei, dass es sich um ein Notsignal von der Titanic handelt. Ich fragte ihn zweimal. Er versicherte mir, dass er sich absolut sicher sei. Kapitän Arthur Henry Rostron gibt sofort den Befehl, das Schiff zu wenden. Er setzt doppelt so viele Heizer wie üblich ein und dampft mit Höchstgeschwindigkeit los, um der Titanic beizustehen. Bis sie die Unglücksstelle erreichen, muss alles vorbereitet sein, um Schiffbrüchige aufzunehmen. Die gesamte Besatzung wird geweckt, um die Rettungsboote vorzubereiten. Provisorische Krankenhäuser werden in den Speisesälen errichtet, weitere Unterbringungsmöglichkeiten für die Passagiere der Titanic geschaffen. In der Bibliothek, den Rauchsalons, im Zwischendeck. Die Offiziere und selbst der Kapitän werden ihre Kabinen zur Verfügung stellen. Ab 2.45 Uhr werden regelmäßig Raketen abgeschossen, um den Menschen der Titanic zu signalisieren, Hilfe ist unterwegs. Tee, Kaffee und Suppe werden gekocht. Decken werden bereitgelegt. 3,5, eher 4 Stunden wird die Carpathia brauchen, um den Unglücksort zu erreichen. Auf der Titanic ist sich Kapitän Smith im Klaren darüber, dass die Carpathia erst eintreffen wird, wenn sein Schiff bereits untergegangen ist. Aber warum um alles in der Welt gelingt es seinen Funkern nicht, Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen, dessen Mast- und Seitenlicht man in etwa 5 Meilen Entfernung deutlich sieht? Womöglich schläft deren Funker an Bord. Das wäre eine Erklärung. Viele Schiffe haben nur einen einzigen Funker an Bord und irgendwann begibt er sich zur Ruhe und dann ist Sendepause. Aber warum reagiert der wachhabende Offizier auf der Brücke nicht auf die Notfallraketen, die Boxall, der vierte Offizier der Titanic, alle paar Minuten abfeuert? Ein weithin sichtbarer, absolut eindeutiger Hilferuf. Boxall versucht zusätzlich auch noch mit der Morselampe die Aufmerksamkeit des Schiffes zu erregen. Sie reagieren nicht. Sie reagieren einfach nicht. Zum Teufel, was ist da los? In der Tat schläft der Funker der Kalifornien. So heißt das nur wenige Meilen entfernte Schiff. Nicht einmal ein Sturm könnte ihn aus dem Schlaf rütteln. Der wachhabende zweite Offizier der Kalifornien, Herbert Stone, sieht von der Brücke aus tatsächlich die Raketen, die über dem etwas südlich von der Kalifornien liegenden Schiff explodieren, einem großen, hell erleuchteten Dampfer. Er hat keinen blassen Schimmer, um welches Schiff es sich handeln könnte und was da drüben los ist. Er mag den schlafenden Funker nicht wecken, damit der es für ihn herausfindet. Der Mann hat sich seine Ruhezeit redlich verdient. Mit einer Morselampe versucht er, Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen. Vergeblich. Er bekommt keine Antwort. Das Schiff ist wohl zu weit entfernt, um die Lichtmorsezeichen zu sehen. Schließlich, nach der 5. Rakete, fragt er über ein Sprachrohr beim Kapitän der Kalifornien, der sich im Kartenraum ein bisschen aufs Ohr gelegt hat, an, was er von der Sache hält. Captain Lord, da ist ein großer Passagierdampfer, hell erleuchtet. Vielleicht 5 Seemeilen entfernt. Die schießen weiße Raketen in die Luft. Ausschließlich weiße Raketen? Jawohl, Sir. Nur weiße. Na ja, dann brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Notfallraketen sind rot. Ein Feuerwerk für die Gäste, weiß der Teufel. Versuchen Sie mal mit der Morselampe rauszufinden, was da los ist. Damit dreht sich Kapitän Lord auf die andere Seite und ist sofort wieder eingeschlafen. Auf die erneuten Signale mit der Morselampe reagiert der große Passagierdampfer wieder nicht. Nach der 8. Rakete informiert der Offizier abermals den Kapitän. Der weiß auch nicht, was er davon halten soll. Machen Sie einfach weiter. Ich meine mit der Morselampe. Wenn die was von uns wollen, werden die sich schon melden. Dann versinkt Kapitän Lord von der Kalifornien wieder in seligem Schlaf. Während die Funker der Titanic den Notruf absetzen, klopft es endlich an Charles Lightollers Tür. Boxhall steht im Raum, der vierte Offizier. Er sagte ganz ruhig, wir haben einen Eisberg gerammt. Ich antwortete, ich habe gemerkt, dass ihr gegen irgendwas gestoßen seid. Dann sagte er noch, der Postraum in Deck F steht unter Wasser. Die beiden Männer sehen sich kurz an. Die Lage ist ernst. Darüber muss kein weiteres Wort verloren werden. Boxhall verschwindet aus der Kajüte, Lightoller springt in seine Sachen und begibt sich so schnell er kann an Deck und hilft dort, die Rettungsboote abzudecken. Fast zeitgleich werden die Passagiere geweckt. Die noch schlafenden Erste-Klasse-Passagiere werden von den Stewards informiert und höflich daran erinnert, sich warm anzuziehen. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zum Frühstück werden die Herrschaften wieder auf dem Schiff sein. Damen und Kindern wird beim Anlegen der Schwimmwesten geholfen. In der dritten Klasse steht in den untersten Kabinen Wasser. Etwa so viel, als hätte jemand einen Eimer ausgeschüttet. Aber niemand fühlt sich davon bedroht. Im Rauchsalon der dritten Klasse haut jemand in die Tasten des Klaviers. Ein paar Leute, die schon Schwimmwesten angelegt haben, fangen aus Übermut an zu tanzen. Mrs. Albert Caldwell aus der zweiten Klasse fragt einen der Stewards, ob Anlass zur Sorge bestünde. Was ist mit dem Schiff passiert? Etwas Schlimmes? Absolut kein Anlass zur Sorge, Madam. Nicht einmal Gott könnte dieses Schiff versenken. Auch die Besatzung, jeweils bis zu 54 Männer sind in einem Schlafsaal untergebracht, mag nicht an eine Katastrophe glauben, als man sie aus dem Schlaf trommelt. Mann, verzieh dich. Lass uns schlafen. Das Ding schluckt Wasser. An eurer Stelle würde ich aufstehen, Freunde. Sehr witzig, wir sinken. Na ja. Nur die Heizer und Ingenieure in den Maschinenräumen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie halten die Kesselräume 2 und 3 unter Dampf, vor allem um genug Energie für die Pumpen zu haben. Aber auch damit die Beleuchtung des Schiffes nicht erlischt. Im Maschinenraum wird es so heiß wie in einem türkischen Dampfbad. Denn um Elektrizität zu sparen, schalten sie die 45 Ventilatoren aus. Um 0.10 Uhr finden sich auf dem obersten Deck, das wegen der hier vertauten Rettungsboote auch Bootsdeck genannt wird, die ersten Passagiere ein. Die meisten sind aus der ersten Klasse. Manche haben Abendgarderobe an, andere stehen in ihren Bademänteln da. Wiederum andere haben sich ihre Pelzmäntel über ihre Nachthemden geworfen. Alle tragen Rettungswesten. Obwohl sie mit eigenen Augen sehen können, dass das Vorschiff bereits deutlich tiefer im Wasser liegt und die Titanic Schlagseite nach Backbord hat, glaubt keiner, dass sein Leben in Gefahr ist. Um die Passagiere zu beruhigen, damit keine Panik ausbricht, beginnt um 0.15 Uhr die Musikkapelle im Salon der ersten Klasse laute, fröhliche Musik zu spielen. Die 8 Musiker geben ihr Bestes. 0.30 Uhr. Als der zweite Offizier Lightoller auf der Backbordseite und der erste Offizier Murdoch auf der Steuerbordseite mit der Beladung der 16 Rettungsboote beginnen wollen, mag keiner der Passagiere die kippeligen Bötchen besteigen, die inzwischen auf der Außenseite der Reling an Kränen aufgehängt, 18 Meter über dem Wasser baumeln. Es ist selbst unter günstigen Umständen eine riskante Angelegenheit, ein vollbelegtes Boot mitten in der Nacht 18 Meter tief abzufieren. Keiner mag in den Rettungsbooten in die Tiefe fahren und sich in der finsteren Nacht auf dem schwarzen Ozean aussetzen lassen. Auf der Titanic fühlen sie sich weitaus sicherer als in diesen Nussschalen da draußen auf dem Meer. Das große Schiff ist hell erleuchtet. Wenn die Kapelle noch spielt, kann es nicht so schlimm sein, denken die Menschen an Bord. Sie warten erst einmal ab. Lightoller bedauert jetzt, dass die Besatzung kein einziges Rettungsmanöver geübt hat. Er weiß nicht einmal, ob die Bötchen auf dem langen Weg nach unten nicht auseinanderbrechen, wenn sie voll beladen sind. Manche der Passagiere fragen ihn, wie er die Situation einschätzt. Seine lächelnde Antwort, an die er zu diesem Zeitpunkt selber noch glaubt, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er hofft, dass die Titanic bald ihr Gleichgewicht wiederfinden wird. Aber dann kommen ihm Zweifel, denn er behält eine schmale Nottreppe im Blick, die an der Schiffsaußenwand vom C-Deck bis hinauf zum obersten Deck führt und merkt sich, bis zu welcher Stufe das Wasser gestiegen ist. Ihm wird mulmig, als er beobachtet, wie rasend schnell das Wasser diese Treppe hochklettert. Der Anblick des kalten, grünen Wassers, das geisterhaft die Nottreppe hochkroch, prägte sich mir unauslöschlich ein. Schritt für Schritt stieg es höher und bedeckte ein Licht der elektrischen Treppenbeleuchtung nach dem anderen. Die Lichter leuchteten unter der Oberfläche auf irritierende, angstmachende Weise noch einige Momente weiter. Während auf dem Bootsdeck die Rettungsmaßnahmen schon laufen, drängen sich die Passagiere der dritten Klasse noch durch das Labyrinth der Gänge. Koffer und Kisten in den Händen, die Kinder mit sich schleifend. 7 Kilometer sind die Korridore lang. Viele Auswanderer können die englische Beschilderung nicht entziffern. Immer wieder geraten sie auf der Suche nach dem Deck mit den Rettungsbooten in eine Sackgasse, enden vor einer verschlossenen Tür. Einige schlagen sich auf eigene Faust durch. Ein einziger Steward lotst eine kleine Gruppe von Frauen und Kindern über Schleichwege aufs Bootsdeck. Ein Befehl, sich um die Menschen im Bauch des Schiffes zu kümmern, ist nicht erteilt worden. Sie sind sich selbst überlassen. Da es dritte Klasse Passagieren verboten ist, sich in den Gesellschaftsräumen der ersten Klasse aufzuhalten, versucht ein Matrose, die Tür, die vom Treppenhaus der dritten Klasse in die erste Klasse führt, abzuschließen. Eine wütende Menge tritt die Tür ein, stürmt endlich an Deck. Aber viele Passagiere der unteren Decks warten einfach nur ab. Sie versammeln sich im Speisesaal der dritten Klasse. Irgendwann wird ja wohl jemand auftauchen und ihnen sagen, was sie tun sollen, so hoffen sie. Als niemand kommt, beten sie gemeinsam den Rosenkranz. Leitholler redet oben auf dem Bootsdeck mit Engelszungen auf die Frauen ein, doch bitte die Boote zu besteigen. Steigen Sie jetzt bitte ein. Kommen Aber die meisten Frauen wollen bei ihren Männern bleiben. Die Passagiere ahnen nicht, dass es in den Rettungsbooten nicht genug Plätze für alle gibt. Kommen Sie, wer macht den Anfang? Endlich reichen die ersten Damen Leitholler die Hand. Er hilft ihnen sicher über die Reling und ins Boot. Das erste Rettungsboot, das dann um 0.55 Uhr mit Hilfe der Schwenkkräne herabgelassen wird, ist nur mit 28 Personen besetzt, obwohl es 65 Menschen aufnehmen könnte. Mehr Passagiere finden sich nicht bereit einzusteigen. In dem Moment, in dem sich das erste Rettungsboot auf seine ungewisse Reise macht, hört das Donnern und Zischen aus den Entlüftungsrohren auf. Aller Dampf ist nun aus den Heizkesseln entwichen. Es ist von einem auf den anderen Moment sehr viel stiller an Bord. Man hört die Musik. Man hört das Quietschen der Flaschenzüge, während die Rettungsboote herabgelassen werden. Hier spricht der Kapitän. Frauen und Kinder zuerst. Den Männern wird zunächst selbst dann der Zutritt zu den Rettungsbooten verwehrt, wenn sich keine weitere Frau findet. Leitholler hält sich an die Anweisung vom Kapitän und lässt nicht mal zu, dass John Jacob Astor seine schwangere Frau Madeleine begleitet. Er weist den Milliardär zurück. Auch die nächsten Boote werden kaum zur Hälfte voll. Und ab. Um 1.10 Uhr wird auf der Steuerbootseite Boot 1 mit nur 12 Personen zu Wasser gelassen. 40 hätten hier Platz gehabt. Rudert zu dem Schiff hin. Da seid ihr in Sicherheit. Das zögerliche Verhalten der Passagiere ändert sich erst, als das Vorschiff immer mehr versinkt, als die Möbel in den Gesellschaftsräumen ins Rutschen geraten und ununterbrochen Notfallraketen abgefeuert werden. Die Boote werden ab sofort voller. Jetzt bricht stellenweise Hektik aus. Halten Sie die Kinder auf den Plätzen, bewahren Sie Ruhe. Und ab! Als das Boot auf dem Wasser angekommen ist, sieht Leitholler wieder einmal zu der schmalen Nottreppe hin. Das Wasser hat bereits das C-Deck erobert. Es hat die luxuriösen Möbel aus den Kabinen herausgeschwemmt. Stühle, Tische treiben umher, auch eine Kommode. Es wird ernst. Leitholler ist von der ganzen Anstrengung durchgeschwitzt, bis auf den Schlafanzug, den er unter der Hose und dem Pullover noch trägt, und entledigt sich jetzt seines Mantels. Höchstens 3 Rettungsboote sind noch übrig. Sie müssen so schnell wie möglich beladen werden, sollen sie noch Nutzen bringen. 3 Boote für 1.500 Menschen. Leitholler fragt sich in dem ganzen Gedränge mit wachsender Wut im Bauch, warum es nicht gelingt, die Besatzung von dem Schiff nur wenige Meilen voraus wachzurütteln. Immer wieder hatte ich die Lichter des Schiffes erwähnt, um die Hoffnungen der vielen Menschen hochzuhalten. Jetzt wurde mir klar, dass sie alle schon bald im eisigen Wasser um ihr Leben kämpfen würden. Als klar wird, was die Stunde geschlagen hat, gibt es ergreifende Abschiedsszenen an Deck. Der letzte Blick in die Augen eines geliebten Menschen schmerzt bis ins Innerste. Auch Ida Strauss, die Frau des reichen Kaufhausbesitzers Isidor Strauss, hat Abschied von ihrem Mann genommen und ist dabei, Rettungsboot Nummer 8 zu besteigen. Aber dann überlegt sie es sich noch einmal anders. Sie geht zurück zu ihrem geliebten Mann. Wir haben so viele Jahre zusammengelebt. Jetzt will ich auch dahin gehen, wo du hingehst. Die beiden nehmen sich an der Hand, setzen sich in die Deckstühle und werden inmitten der ganzen Aufregung um sie herum zusammen still. Manche Männer der ersten Klasse geben sich auffallend gelassen, so als wollten sie aller Welt zeigen, wie sich ein Gentleman bei Schiffbruch verhält. Sie sitzen scheinbar völlig unbeeindruckt im Rauchsalon und ziehen an ihren Zigarren. Der reiche Kupferbaron Benjamin Guggenheim geht, nachdem er seine Geliebte zu den Rettungsbooten begleitet hat, in seine Kabine, zieht seine Abendgarderobe an, begibt sich wieder an Deck. Wenn ich schon untergehen muss, dann doch bitte schön als Gentleman. Diese Rettungsweste ist einfach ridiculous, lächerlich. Um 1.30 Uhr liegt der Bug so tief im Wasser, dass es schwer wird, sich bei dieser Schieflage auf dem Deck zu halten. Nicht alle Passagiere sind geweckt worden. Alle, die vergessen worden sind, purzeln jetzt aus dem Bett. Erschrocken stellen sie fest, dass ihre Kabinen unter Wasser stehen. Jetzt bricht unter Deck Panik aus. Der erste Offizier Murdoch erscheint neben Lighthorner. Lights, weißt du, wo die Pistolen sind? Ich habe die Waffen weggeschlossen. Ja, mir gefällt es auch nicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn die Leute merken, dass sie keinen Platz im Rettungsboot bekommen. Der erste Offizier nimmt die Waffen an sich und händigt auch Lightoller und dem Offizier Lowe je einen der Revolver und eine Handvoll Kugeln aus. Vielleicht wirst du ihn noch brauchen. Wenig später ist es dann soweit. Der fünfte Offizier Harold Lowe sitzt in einem Boot, das gerade aufs Wasser abgefiert wird, als er über sich ein paar junge Männer entdeckt, die gerade dabei sind, über die Reling zu klettern. Sie haben tatsächlich vor, von oben in das an einem Kran baumelnde, wackelige, mit Frauen und Kindern voll besetzte Boot zu springen. Ich sah Leute an der Reling des Schiffes und sie starrten mehr oder weniger wie wilde Tiere, bereit zu springen. Daher brüllte ich und schoss. Die Männer ziehen gerade noch rechtzeitig den Kopf ein. Auf einem der letzten Boote bringt sich schließlich auch Bruce Ismay in Sicherheit. Der Chef der White Star Line. Er hat beim Beladen der Boote geholfen. Jetzt rettet er sich selbst das Leben. Um seinen Angestellten, die an Bord der Titanic bleiben müssen, nicht in die Augen sehen zu müssen, springt er erst ins Rettungsboot, als es schon auf dem Weg nach unten ist. Er macht sich auf seinem Sitz zwischen den ganzen Frauen und Kindern ganz klein. Soll später niemand sagen, er habe einem anderen den Platz weggenommen. Und dann ist da nur noch dieses eine Rettungsboot übrig. Notboot D. Es hängt an der Backbordseite an den Kränen. Lightoller befiehlt der Mannschaft, sich unterzuhaken und eine undurchdringliche Kette um das Boot zu bilden. Den Revolver hat Lightoller griffbereit in der Tasche stecken. Die Angst steigt, aber alle Passagiere verhalten sich diszipliniert. Sie hätten in der Kirche nicht ruhiger stehen können. 44 Frauen und Kinder lässt Lightoller an Bord. Keinen Mann. Der erste Offizier kommt zu Lightoller und sagt, steig ein, Lights. Aber Lightoller sagt, nein. Er wundert sich selbst darüber, dass er so klar ablehnt. Versteht es nicht, aber bleibt dabei und denkt, es ist richtig so. Um 2.05 Uhr wird das letzte Boot abgeführt. Zwei kleine Faltboote gibt es noch, die man zur Rettung einsetzen könnte. Notboot B über den Offiziersquartieren und Notboot A auf der Steuerbordseite. Sie haben Seitenwände aus Leinen, nur der Boden ist aus Holz. Aber die Besatzung schafft es nicht, die Boote klarzumachen. Die Titanic steht bereits zu steil. Ein Boot rutscht weg, landet ohne Menschen im Wasser, das andere löst sich nicht aus seiner Verankerung. Lightoller weiß, dass er getan hat, was er tun konnte. Mehr Menschen kann er nicht retten. Er sieht, wie manche versuchen, sich aus den Deckstühlen ein Floß zu bauen. aber für deren Sicherheit kann er keine Verantwortung mehr übernehmen. Sein Dienst ist jetzt getan. Im Funkraum morsen die Funker, wir sinken schnell und wir halten nicht mehr lange durch. Einige Schiffe haben immer noch nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Sind schon viele Schiffe zur Stelle? Fragt der Funker der Frankfurt. Steuert ihr nach Süden, uns entgegen, will die Olympic wissen. Wir sind dabei, die Frauen in die Rettungsboote zu bringen, morst Philipps zurück. Warum versteht ihn denn keiner? Er drückt sich doch klar und verständlich aus. Erst als der Funker der Frankfurt fordert, bitte um mehr Einzelheiten, reißt dem Funker der Titanic der Geduldsfaden. You idiot, du Idiot, funkt er zurück. Dass die Funker überhaupt noch funken können, liegt daran, dass die Maschinisten, die unten im Maschinenraum bis zum Bauch im Wasser stehen, die Dampfmaschinen in Gang halten. Nur ihnen ist es zu verdanken, dass es noch Strom gibt und das Licht noch brennt. Der letzte Funkspruch, den die Funker auf der Titanic erhalten, kommt von der Carpathia. Kommen mit äußerster Kraft. Im Maschinenraum arbeiten zwei Schichten. Rettungsboote sind klargemacht. Um 2.05 Uhr kommt Kapitän Smith in den Funkraum und entlässt die Funker aus ihrer Pflicht. Sie können nichts mehr tun. Kümmern Sie sich jetzt um sich selbst. Die Funker antworten der Carpathia nicht mehr. Sie sammeln ihre Papiere zusammen und eilen an Deck. Auch zu den Heizern und den Offizieren sagt der Kapitän, jetzt ist sich jedermann der Nächste. Über und über mit Kohlenstaub bedeckte Männer strömen aus dem Maschinenraum hoch ans Deck. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Maschinisten keine genaue Vorstellung, was vor sich ging. Erst jetzt erfassten sie das düstere und hoffnungslose Schauspiel. Leere Schnüre hingen lose von den Kränen. Es gab keinen auch noch so kleinen Hoffnungsschimmer für sie. Die Funker und die übrigen Männer, die bis zu diesem Moment ihre Pflicht erfüllt haben, kommen zu spät. Die Rettungsboote sind längst fort. Das Wasser leckt schon an den Schornsteinen. Das Heck hat sich gehoben. Stetig wird es steiler. Es ist schwierig, sich an Deck zu halten. Der Kapitän begibt sich auf die Brücke und erwartet dort seinen Tod. Er selbst trägt keine Schwimmweste. Es soll schnell gehen. Die an Bord zurückgebliebenen Menschen sind seltsam ruhig geworden. Immer noch spielt die Musik. Die Musiker wissen, dass es auch für sie keine Rettung geben wird und suchen Halt in ihrer Musik. Leitoller kann Jazzmusik eigentlich überhaupt nicht ausstehen. Aber in der Nacht war ich froh, sie zu hören. Ich denke, sie hat uns allen sehr geholfen. Es gibt nichts mehr, was man tun könnte. Nur noch abwarten. Die Menschen bereiten sich auf ihr Ende vor. Jeder auf seine Weise. Manche beten, andere rauchen. Wieder andere machen einen völlig unbeteiligten Eindruck, als ginge sie das alles gar nichts an. Und die Musiker spielen einfach weiter. Solange sie noch aufrecht stehen können, werden sie nicht aufhören. Irgendwann stimmen sie ein Kirchenlied an. Näher, mein Gott, zu dir. Dann fallen ihnen die Instrumente aus der Hand. Die Musik verstummt. Der Erbauer des Schiffes, Thomas Andrews, steht mit verschränkten Armen im Rauchsalon. Seine Schwimmweste hat er über einen Stuhl gelegt. Er hat beim Beladen der Rettungsboote geholfen, wo er nur konnte. Jetzt will er mit seinem Schiff untergehen. Einige Besatzungsmitglieder springen jetzt über Bord in die Tiefe. Mehrere Passagiere tun es ihnen nach. Auch Leitoller ist jetzt nicht mehr zweiter Offizier des größten Schiffes der Welt. Er ist nur noch Mensch. Ein Mensch, der sein Ende vor Augen hat. Ihm graust davor, inmitten der Menschenmasse zu sein, wenn alle im eiskalten Wasser um ihr Leben kämpfen und der Überlebensinstinkt sie daran hindert, schnell unterzugehen. Wenn alle mit den Armen rudern und ohne Hoffnung auf Rettung verzweifelt um Hilfe schreien. Das will er nicht erleben. Er will sterben, ohne die Panik um sich herum. Ich wollte es so schnell wie möglich hinter mich bringen. Darum kletterte ich auf die Brücke. Das Heck steht fast so steil wie eine Felswand. Direkt vor Lightoller versinkt gerade das Krähennest, der Ausguck, der normalerweise 30 Meter über dem Schiffsdeck in den Himmel ragt. Es kommt zu einem gewaltigen Getöse, als die Kessel im Maschinenraum aus ihrer Verankerung gerissen werden. Der zweite Schornstein stößt einen Funkenregen aus. Das Schiff taucht langsam nach vorn weg. Jetzt oder nie. Ich stürzte mich kopfüber ins Wasser. Es war, als würde ich mit 1000 Messern durchbohrt. Und für einige Momente verlor ich komplett die Kontrolle über die Dinge. Lights wird sofort in die Tiefe gesogen und gegen das Gitter der Entlüftung gesaugt. Der Sog ist heftig. Lightoller weiß, was geschieht, wenn sich das Gitter löst. Dann saugt ihn die Anlage in Sekundenschnelle in den Bauch der Titanic, hinunter bis aufs unterste Deck. Er klebt am Gitter, er strampelt mit den Beinen. Ich war dabei zu ertrinken. Und dann geschieht das Unfassbare. Im Bauch der Titanic explodieren ein, vielleicht auch mehrere Kessel. Es kommt zu einem sagenhaften Luftausstoß und Charles Lightoller wird regelrecht herauskatapultiert aus dem düsteren, nassen Grab, das ihm bereits sicher war. Er fliegt einige Meter durch die Luft, landet auf dem Wasser, ringt japsend nach Atem. Das Leben hat ihn zurückgeholt. Als Lightoller sich umblickt, entdeckt er direkt neben sich das Notboot, das ihnen vom Dach der Offiziersquartiere weggerutscht war, das sie nicht mehr beladen konnten. Es schwimmt Kiel oben. Er klammert sich an ein Tau aus dem Boot und hält sich daran fest. Um mich herum waren viele Menschen. Einige schwammen noch. Andere waren bereits dabei zu ertrinken. Ein einziger Albtraum. Sie alle befinden sich in unmittelbarer Nähe des untergehenden Schiffes. Lightoller rechnet damit, dass der Sog sie jeden Moment in die Tiefe reißen wird. Als das Schiff fast senkrecht steht, bricht der zweite Schornstein. Er ist so groß, dass zwei Autos bequem nebeneinander durchfahren könnten. Mit einem weithin hörbaren Krachen landet er direkt neben Lightoller auf dem Wasser. Er verpasste mich um wenige Zentimeter. Direkt neben ihm werden einige Männer von der gigantischen Stahlsäule erschlagen. Für Lightoller aber wird dieser Schornstein zum Segen, denn er schleudert das Notboot und alle, die daran hängen, von der untergehenden Titanic weg. Als Lightoller aufblickt, stellt er fest, dass er nun wie durch ein Wunder weit genug entfernt ist, um nicht von dem Sog der untergehenden Stahlmassen mitgerissen zu werden. Einige Männer versuchen mit ihm, sich auf den Kiel des umgeschlagenen Bootes zu retten. Auch ich hangelte mich auf das Boot, nachdem ich länger, als ich mich daran erinnern möchte, im eisigen Wasser verbracht hatte. Am ganzen Körper zitternd und mit fast unkontrollierbar klappernden Zähnen beobachtet er, wie die Titanic endgültig versinkt. Zunächst taucht der Bug des Schiffes unter. Alle beweglichen Gegenstände rutschen mit einem Höllenlärm bugwärts. Die Schiffsbeleuchtung fängt an zu flackern und erlischt schließlich ganz. Das riesige Schiff bricht in zwei Teile auseinander. Der Bug taucht zuerst ab, verschwindet sachte in der Tiefe. Das Hinterschiff fällt noch einmal gerade aufs Wasser, läuft langsam voll. Wieder hebt sich das Heck steil in die Luft. Die an Bord zurückgebliebenen Menschen, die sich im hinteren Teil des Schiffes festgeklammert haben, stürzen einzeln, zu zweit oder in kleinen Grüppchen 75 Meter in die Tiefe. Ein paar Minuten verharrt das Heck in seiner aufrechten Stellung. Dann geht auch das Hinterschiff unter. Mit eindrucksvoller Würde, allmählich immer schneller werdend, begab sie sich fast lautlos auf ihre letzte traurige Fahrt an ihren ewigen Ruheplatz in den unergründlichen Tiefen des kalten, grauen Atlantiks. Es ist 2.20 Uhr. 10 Meilen entfernt macht der wachhabende Offizier seinem Kapitän zum letzten Mal Meldung über das merkwürdige Passagierschiff, das ihm so viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Es ist weg, Sir. Man kann keine Lichter mehr sehen. Weg? Schön, danke. Dann müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Als die Titanic am 15. April 1912 um 2.20 Uhr in die Tiefe sinkt, befinden sich Hunderte von Menschen im eisigen Wasser und rudern mit den Armen. Die Temperatur liegt mit minus 2 Grad unter dem Gefrierpunkt. Sie schreien um Hilfe. Fast eine Stunde dauert der Todeskampf. In den Rettungsbooten hört man die markerschütternden Schreie der Ertrinkenden. Sollte man nicht zurückrudern, um zu helfen? Besonders die Frauen, deren Ehemänner an Bord der Titanic zurückgeblieben sind, flehen darum, zur Unglücksstelle zu fahren. Aber die meisten Leute in den zum Teil kaum halbvollen Booten haben Angst davor, dass die Ertrinkenden auf die Boote einstürmen und sie zum Kentern bringen. So harren sie lieber in 100 Meter Entfernung aus und unternehmen nichts. Manche der Menschen in den Rettungsbooten halten sich die Ohren zu, um die gellenden Schreie nicht hören zu müssen. Lediglich Boot Nummer 14 unter dem Kommando des 5. Offiziers Harold Lowe will an der Unglücksstelle Menschen auflesen. Doch so hart es auch ist, sie müssen abwarten, bis die meisten Passagiere nicht mehr leben. Man hätte nichts anderes machen können. Es wäre Selbstmord gewesen. Was kann man mit einem einzigen Boot ausrichten, wenn 1600 Menschen ertrinken? Als nur noch einzelne Schreie zu hören sind, rudert Offizier Lowe in der finsteren Nacht kreuz und quer umher und sucht nach Überlebenden. Schließlich muss er sich traurig eingestehen, er hat zu lange gewartet. Eine grausige Stille liegt über dem Ozean, als das Schreien schließlich erstirbt. Ein Schreien, das alle Überlebenden für den Rest ihrer Tage nicht vergessen werden. Das Gefühl von Schuld wird sie immer begleiten. Auf Leitollers umgedrehtes Boot haben sich mittlerweile mehr als 30 Männer gerettet. Sie stehen in klatschnassen Kleidern auf den rutschigen Planken des kippeligen Bootes und geben sich gegenseitig Halt und Wärme. Inzwischen ist Seegang aufgekommen. Das eisige Wasser kocht uns langsam, aber sicher die Beine hoch. Nicht alle schaffen es, sich auf dem Boot zu halten. Im Laufe der Nacht geschieht es gleich mehrmals, dass einer den Halt verliert und ins Wasser gleitet. Keiner vermochte ihnen zu helfen. Leitoller bemerkt den stärker werdenden Wellengang, übernimmt das Kommando und sorgt so dafür, dass das Boot in Balance bleibt. Lehnt euch zur Seite. Steht gerade. Lehnt euch nach links. Auf diese Weise gelang es uns, unsere Füße auf den rutschigen Planken zu halten. Auch die beiden Funker haben sich auf das Boot gerettet. So weiß Leitoller, welche Schiffe sich zu ihrer Rettung auf den Weg gemacht haben. Beim ersten Tageslicht ist die Carpathia hier, wiederholt Leitoller immer wieder, um Hoffnung zu verbreiten. Aber er weiß, dass ihrer aller Leben an einem seidenen Faden hängt. Das umgekippte Boot wird nicht mehr lange durchhalten. Eine falsche Bewegung und sie kentern. Die unterkühlten Männer zittern wie Espenlaub. Angestrengt hält Leitoller nach der Carpathia Ausschau. Endlich, im ersten Dämmerlicht, entdeckt er sie. Sie ist noch meilenweit entfernt. Es kann noch eine Ewigkeit dauern, bis sie die Schiffbrüchigen aufnimmt. Die Rettung kommt zu spät. Ihr Boot ist kurz davor, unterzugehen. Wieder verliert ein Mann neben ihm das Bewusstsein. Es ist Phillips, der ältere der beiden Funker. Er ist am Ende seiner Kraft angelangt. Sie haben so lange durchgehalten. Soll das alles umsonst gewesen sein? Verzweifelt blickt Leitoller sich um. Überall treibt Eis im Wasser. Auch Eisberge macht er aus. Ein Wunder muss jetzt geschehen, und zwar sofort. Sonst sind sie verloren. In diesem Moment entdeckt er in nicht allzu großer Ferne mehrere Rettungsboote der Titanic. Der 5. Offizier Lowe hat dafür gesorgt, dass die Boote, die ihm während der Nacht bei der Suche nach Ertrinkenden begegnet sind, zusammenbleiben. Mit Tauen hat er Boot 4, 10, 12 und Notboot D aneinander gebunden. Etwa 700 Meter ist diese Gruppe entfernt. Leitoller zieht seine Offizierspfeife aus der Tasche und macht die Menschen der Bootskette auf sich aufmerksam. Gellend gehen die Pfiffe übers Meer. Und tatsächlich, sie werden bemerkt. Langsam, quälend langsam, ruderten sie in unsere Richtung. Buchstäblich in letzter Minute können sich die Männer von Leitollers umgekipptem Boot in Sicherheit bringen. Leitoller ist der Letzte, der das sinkende Notboot verlässt. Den ohnmächtigen Funker hat er bereits in Boot Nummer 12 untergebracht. Aber Phillips erlangt das Bewusstsein nicht wieder zurück. Er stirbt an Kälte und Erschöpfung in Leitollers Armen. Um 6.30 Uhr, mehr als 4 Stunden, nachdem sie die Titanic untergehen sahen, rudern sie auf die Carpathia zu. 2 Stunden später geht Leitoller an Bord des Schiffes, wo sich Passagiere und Mannschaft rührend um die Schiffbrüchigen bemühen. Um 8.50 Uhr gibt die Carpathia die weitere Suche nach Überlebenden auf und dampft in Richtung New York ab, mit 705 Geretteten an Bord. Dagegen steht die erschreckend hohe Zahl von 1.522 Menschen, die ihr Leben in dieser Nacht verloren haben. Der Chef der White Star Line, Ismay, kabelt die traurige Wahrheit an sein New Yorker Büro. Teile mit tiefem Bedauern mit, dass Titanic heute nach Zusammenstoß mit Eisberg gesunken. Schwere Verluste. Alle Einzelheiten später. Danach erleidet er an Bord der Carpathia einen Nervenzusammenbruch. Das Telegramm löst weltweit große Bestürzung aus. Mit der Titanic sind viele berühmte, hochgeachtete Menschen untergegangen. Die Anteilnahme an diesem Unglück sprengt jede Dimension. Als die Carpathia 3 Tage später New York erreicht, stehen 30.000 Menschen in strömendem Regen am Pier, um die Titanic-Überlebenden zu empfangen. Zahlreiche Boote mit aufgeregt schreienden und unentwegt fotografierenden Journalisten an Bord verfolgen den Dampfer bis zu seiner Anlegestelle im Hafen. Wochenlang beherrscht der Untergang der Titanic die Schlagzeilen. Alle fragen sich, wie es überhaupt zu der Katastrophe auf der als unsinkbar geltenden Titanic kommen konnte. Bereits 2 Tage nach der Ankunft führt der amerikanische Senat eine Untersuchung durch. Wer trägt die Schuld am Untergang? Wie hätte der Untergang vermieden werden können? Was für Lehren kann man aus dem Geschehenen ziehen? Leitoller muss als ranghöchster überlebender Offizier 1600 bohrende Fragen über sich ergehen lassen. Er ist während des Prozesses gottfroh, dass ihm keiner Feigheit vorwerfen kann. Dafür dankte ich meinem Glücksstern wohl 1000 Mal. Ich brauchte keine üble Nachrede über mich ergehen lassen. Er denkt an den Chef der White Star Line, Bruce Ismay, dem in der breiten Öffentlichkeit kein Mensch verzeiht, dass er auf einem Rettungsboot, versteckt zwischen Kindern und Frauen, mit dem Leben davongekommen ist, während seine Passagiere sterben mussten. Die Schuld am Untergang kann die Untersuchungskommission am Ende niemandem zuweisen, auch nicht dem Kapitän. Alle Beteiligten des Dramas haben sich an die geltenden Regeln der Seefahrt gehalten. Doch der Untergang führt dazu, dass nun diese Regeln überall auf der Welt geändert werden und die Seefahrt für Mannschaft und Passagiere sicherer wird. Ab sofort gibt es auf jedem Schiff der Welt ausreichend Rettungsboote für alle Menschen, die sich an Bord befinden. Funkstationen werden auf allen Schiffen rund um die Uhr besetzt. Der Untergang zieht auch die Errichtung einer internationalen Eispatrouille nach sich, die Schiffe vor gefährlichen Eisbergen auf ihrer Route warnt. Und es kommt zu der Einberufung der ersten internationalen Konferenz zum Schutze des menschlichen Lebens auf See. Die ergriffenen Maßnahmen retteten seither ohne Zweifel Tausenden von Seeleuten und Passagieren das Leben. So hat der Untergang der Titanic letztlich für mehr Sicherheit gesorgt. Seit dem Untergang der Titanic sind fast 100 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat es zahlreiche Schiffsunglücke mit noch weitaus höheren Opferzahlen als auf der Titanic gegeben. Dennoch ist bis heute der Untergang der Titanic das berühmteste aller Schiffsunglücke. Die Titanic übt auf viele Menschen eine ungeheure Faszination aus. Sie gilt als das schönste Schiff ihrer Zeit, unübertroffen an Eleganz und verschwenderischem Luxus. So ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder Menschen darüber nachdenken, ob und wie man die Titanic wohl finden könnte. Jahrzehntelang scheitern alle Pläne, da sie technisch einfach nicht durchführbar sind. Erst in den 1980er Jahren gibt es endlich geeignete Technologien, mit denen eine Suche nach der Titanic zum Erfolg führen könnte. Robert Ballard, ein Meeresbiologe, fasst den Entschluss, das prachtvolle Schiff zu suchen. Ballard interessiert sich schon immer, einfach für alles, was die Tiefsee betrifft. Die Unterwasserlandschaften faszinieren ihn genauso wie die Kreaturen der Tiefe. Versunkene Städte ziehen ihn ebenso in Bann wie untergegangene Wracks. Ballard arbeitet in seinem gesamten Berufsleben an der Entwicklung von Tauchbooten und optischen Geräten, mit denen man den Meeresboden in großer Tiefe sehen und erforschen kann. Er weiß aber, dass es gut möglich ist, dass er von der Suchexpedition nicht ein einziges Bild von der Titanic mit nach Hause bringt. Die Titanic versank 1912 im Nordatlantik, in einem Tiefseegraben mit vielen Nebentälern, Titanic Canyon genannt. Genau in diesem Gebiet gab es 1929 ein Unterwassererdbeben, das nicht nur zahlreiche Transatlantikkabel zerstörte, sondern auch eine gigantische Schlammlawine in den Titanic Canyon gespült hat. Womöglich liegt die Titanic unter Tonnen von Schlamm begraben und kein Mensch wird sie je wiedersehen können. Ballard will es dennoch versuchen. Ballard gelingt es, die amerikanische Marine dafür zu gewinnen, seine Suche nach der Titanic finanziell zu unterstützen. Und er findet noch einen weiteren starken Partner. Das französische staatliche Meeresforschungsinstitut IFREMER, mit dem er schon früher zusammen Forschung betrieben hat. Der französische Partner IFREMER ist dabei, ein extrem leistungsfähiges Sonargerät zu entwickeln, mit dem man große Objekte auf dem Meeresboden mit Hilfe von Schallwellen aufspürt. Mit dem Sonargerät der Franzosen kann man große Gegenstände auf große Entfernung ausmachen, zum Beispiel Wracks. Mit den optischen Geräten des Amerikaners Robert Ballard kann man kleine Gegenstände in nähere Umgebung finden, zum Beispiel Teller und Tassen aus den Geschirrschränken der Titanic, die aus dem sinkenden Schiff herausgeschleudert wurden. Der Plan sieht vor, dass die Suche zunächst mit Hilfe des französischen Sonargerätes erfolgt. Sobald das Sonargerät die Titanic aufgespürt hat, wird das berühmte Wrack mit Hilfe von Robert Ballards optischen Geräten Argo und Angus gefilmt. Sie denken zu keinem Zeitpunkt daran, das Wrack zu heben. Nur Bilder wollen sie aus der Tiefe hochholen. Dem amerikanischen Expeditionsleiter Robert Ballard wird von der französischen Seite ein geradezu idealer Co-Expeditionsleiter zur Seite gestellt: Jean-Louis Michel. Ein geradliniger Ingenieur, der dabei ist, das Sonargerät mitzuentwickeln, mit dem in den ersten Wochen gearbeitet werden soll. Die beiden Männer könnten unterschiedlicher nicht sein. Der hochgewachsene Amerikaner Robert Ballard, der gerne Witze erzählt und häufig Pressekonferenzen einberuft, um von seinen spektakulären Vorhaben zu erzählen, und auf der anderen Seite der um mindestens einen Kopf kleinere, gewissenhafte, sehr nachdenkliche, zurückhaltende Franzose Jean-Louis Michel. In einem Punkt aber sind der Amerikaner und der Franzose gleich. In ihrer Liebe zu den Geheimnissen der Tiefsee. Zu den Entdeckungen, die man auf dem Meeresboden machen kann. Ich treffe Jean-Louis Michel in der Nähe der südfranzösischen Stadt Marseille an seinem Arbeitsplatz, dem französischen Meeresforschungsinstitut IFREMER, für das er seit 38 Jahren als Ingenieur tätig ist. Das Institut liegt direkt am Wasser. Jean-Louis führt mich durch die Lagerhallen und zeigt mir die verschiedenen Tauchroboter, die die Ingenieure des Instituts entwickelt haben. Man spürt, wie sehr Jean-Louis seine Arbeit liebt, wie wichtig ihm die Erforschung der Meere ist. Ihm persönlich liegt viel daran, dass seine Forschung auch dazu beiträgt, die Meere zu schützen und die Wasserqualität zu verbessern. Wie kam es dazu, dass er in der Tiefseeforschung arbeitet? Jean-Louis Michel erzählt mir, dass er schon als Kind sehr gerne tauchen ging. Wenn ich tauche, fühle ich mich richtig gut. So, als wäre ich ein Fisch. Jean-Louis Michel wächst bis zu seinem 15. Lebensjahr in Nordafrika auf. In Algerien, an der Mittelmeerküste, bei der Stadt Belcourt. Als Kind gibt es für ihn nichts Schöneres, als unter Wasser auf Entdeckungsreise zu gehen. Zu der Zeit hatten wir keine tolle Ausrüstung. Nur eine Glasscheibe mit etwas Holz gerahmt. Und durch dieses Fenster sahen wir uns den Meeresboden an. Wenn er beim Tauchen merkwürdige Steine entdeckt, stellt er sich vor, dass er auf eine alte römische Siedlung gestoßen ist, mit Tempeln und großen Theatern, die bei einem Erdbeben im Meer versanken. Die Welt unter Wasser ist eine Welt voller Geheimnisse. Als Kind genügt ihm eine einfache Fensterscheibe als Guckloch in die versunkenen Welten. In seinem Berufsleben entwickelt er dann Hightech-Geräte, mit denen man einigen dieser Geheimnisse auf die Spur kommen kann und mit deren Hilfe man exakte Karten vom Meeresboden mit all seinen Schluchten und Erhebungen erstellen kann. Als er ein Kind war, hat Jean-Louis einen Schwarz-Weiß-Film über den Untergang der Titanic gesehen. And what I remember is the ship was sinking. And the orchestra was playing. Okay? Woran ich mich am stärksten erinnere, ist, dass das Orchester weiterspielte. Das Ganze war eine große Tragödie. Aber inmitten der Tragödie gab es Menschen, die anderen halfen, es auszuhalten. An das Orchester muss ich ständig denken. Als es darum geht, nach der Titanic zu suchen, stürzt er sich mit großem Einsatz in die Arbeit. In den 2 Jahren der Vorbereitungszeit verbessert Jean-Louis das Sonargerät, mit dem das Wrack in etwa 3.800 Metern Meerestiefe aufgespürt werden soll. Zu Jean-Louis' Aufgaben gehört aber auch, zunächst einmal das Suchgebiet festzulegen. I spent 2 years making the history to know where was probably the wreck. Ich brauchte 2 Jahre, um zu rekonstruieren, wo sich das Wrack aller Wahrscheinlichkeit nach befand. Ich las Bücher. Ich las beide Protokolle der Untersuchungsausschüsse. Eine Untersuchung hatte in England stattgefunden, eine in Amerika. Dann schickte ich einen meiner Kollegen nach London. Dass die letzte Position, die im Notruf der Titanic angegeben wurde, nicht mit der Position übereinstimmt, an der die Titanic liegt, war von Anfang an klar. 1912 wurde die Position mit Hilfe von Sternen berechnet, nicht wie heute mit Satelliten. Jean-Louis muss herausfinden, wie groß die Abweichung ist. Es gilt aber auch zu klären, wie schnell die Titanic unmittelbar nach dem Zusammenstoß gefahren ist, wie stark die Strömung in jener Nacht war, wohin das große Schiff möglicherweise abgetrieben wurde. Dazu werden auch die Logbücher der California und der Carpathia genauestens unter die Lupe genommen. Zahlreiche Fachleute werden bei der schwierigen Festlegung des Suchgebietes mit einbezogen. Am 5. Juli 1985 ist es dann soweit. Die Franzosen erreichen mit ihrem Schiff Le Suroît das von Jean-Louis errechnete 100 Quadratmeilen große Suchgebiet. Die erste Phase der Suchexpedition, die Suche mit dem Saar, beginnt. Jean-Louis ist hochgespannt, ob sein Gerät bei dem zerfurchten Untergrund im Titanic Canyon hält, was er sich von ihm verspricht. Das Saar sieht aus wie ein roter Torpedo. Es wird 3.500 Meter unter dem Schiff, in etwa 180 Metern über dem Meeresboden geschleppt. Das Kabel an Bord der Le Suroît, das die Verbindung zu dem Saar hält, hat eine Länge von 4.000 Metern. Das ganze System hat ein Gewicht von 55 Tonnen. Das, was Jean-Louis mit seinem Saar macht, ist so ähnlich, als ließe man einen Drachen steigen. Um exakte Informationen über ein mögliches Wrack auf dem Meeresboden zu erhalten, müssen sie mit dem Schiff das Suchgebiet engmaschig abfahren. Und zwar auf eine Art und Weise, die man mit dem Rasenmähen vergleichen kann. Hin und her, her und hin und bloß keine der etwa 760 Meter breiten und 10 Meilen langen Bahnen auslassen, die das Sonargerät ausloten kann. Zu Beginn gibt es eine Panne nach der anderen. Darauf ist Jean-Louis eingestellt. Es war das erste Mal, dass das System auf hoher See zum Einsatz kam. Bis sie in großen Tiefen zuverlässig funktionierte, musste die Technologie natürlich zunächst angepasst und korrigiert werden. Schwierigkeiten in der Anfangsphase gehören immer dazu. Es ist harte Arbeit, bis alles eingespielt ist. Immer wieder ziehen sie das Saar aus 3,5 Kilometern Tiefe zurück aufs Boot, um einen Fehler zu beheben. Dann wird es wieder in die Tiefe herabgelassen. Wenig Zeit später muss es dann wieder hochgeholt werden, weil die Technik wieder streikt. Jojo spielen mit einem 55 Tonnen schweren Apparat. Aber mit der Zeit funktioniert das SAR zuverlässig und liefert exakte Daten des Meeresbodens. Am Ende funktionierte das System zuverlässig. Damit ist ein wichtiges Expeditionsziel erreicht. Die Forscher erhalten erstaunlich scharfe Bilder, die wie Schwarz-Weiß-Fotos des Meeresbodens aussehen. Das Material, das sie erhalten, übertrifft alle Erwartungen. Die Suche ist aber dennoch alles andere als eine Spazierfahrt. Sie ist körperlich anstrengend und kostet viele Nerven. Jean-Louis' größte Sorge ist, dass zu viel Spannung auf das Kabel ausgeübt wird. Wenn es reißt, verlieren sie ihr Baby und die Suche ist vorbei. Abgesehen von dem Verlust des Gerätes geht große Gefahr von einem Kabel aus, das unter Spannung reißt. Wer dann in der Nähe steht, kann im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlieren oder schwer verstümmelt werden. Wegen der unerwartet starken Strömung ist es fast nicht möglich, das SAR auf gerader Bahn hinter dem Schiff herzuziehen. In fact, there was a big current. And when you tow a sonar or... Wir trafen auf eine starke Strömung. Wenn man ein Sonargerät schleppt und hat eine starke Strömung, kann man schlecht manövrieren. Es ist geradezu unmöglich. Because if you go on the side, you are drifting. Man treibt ab und das Schiff ist nicht mehr kontrollierbar. Is not controlled on the side. Sie werden immer wieder von ihrer geplanten Route weggetrieben und müssen konzentriert daran arbeiten, wieder genau an den Ausgangspunkt zurückzukommen und beim nächsten Mal den Kurs zu halten. Denn bei jedem Abtreiben besteht die Gefahr, dass sie das Wrack übersehen. Aber dann kommt alles noch schlimmer. Sturm kommt auf. Gewaltige Wassermassen überfluten die Decks. Das Schiff tanzt willenlos auf den Wellen. Jedes weitere Arbeiten ist unmöglich. During the storm, I did not sleep. Während des Sturms konnte ich keine Minute schlafen. Ich hatte Angst, dass das Kabel reißen würde. Wenn es verloren ginge, könnten wir es zwar noch bergen, aber die Mission wäre beendet. 3 Wochen haben sie Zeit für die Suche mit dem SAR. Danach soll mit Ballardstechnik auf dem Schiff der Amerikaner weitergesucht werden. Die 3 Wochen vergehen viel zu schnell. Jean-Louis mit seinem Team schafft es, etwa 70% des Suchgebietes abzugrasen. Die Titanic finden sie nicht. We don't find it with the French ship. Okay, even wir fanden sie einfach nicht. Und das, obwohl wir hart gearbeitet hatten. Es schmerzte mich, mein Team zu verabschieden. Jeder auf dem französischen Schiff war zutiefst enttäuscht, dass wir sie nicht gefunden hatten. Am 12. August besteigt er gemeinsam mit Robert Ballard das amerikanische Forschungsschiff Knorr, mit dem die 2. Phase der Suche erfolgen soll. Jean-Louis glaubt, dass seine Hauptaufgabe erledigt ist, jetzt, da er das SAR nicht mehr dirigieren muss. Die große Stunde von Jean-Louis sollte jedoch erst noch kommen. Aber das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Mit dem Umzug auf das amerikanische Forschungsschiff Knorr erfolgt eine Änderung der Suchstrategie. Sie suchen jetzt nicht mehr nach dem Schiff, sie suchen nach dem Trümmerfeld, das zwangsläufig entsteht, wenn ein Schiff untergeht und dabei zerbricht. Die Teile, die aus dem Schiff herausbrechen oder herauspurzeln, sinken langsam die 3 bis 4 Kilometer runter bis zum Meeresboden und bilden dabei so etwas wie einen langen Kometenschweif aus Trümmern. Schwere Gegenstände sinken eher senkrecht und liegen in der Nähe des Schiffes, leichte Gegenstände treiben mit der Strömung ab. Mit Ballards neu entwickelten optischen Geräten, die nun zum Einsatz kommen sollen, kann man gut nach kleinen Gegenständen suchen. Ihnen bleiben 12 Tage für die Entdeckung. Die Spannung steigt, als sie das unbemannte Tauchboot Argo zum ersten Mal ins Wasser lassen. Argo sieht aus wie ein Unterwasserschlitten. Das 4,60 Meter lange und 1,10 Meter hohe und ebenfalls 1,10 Meter breite Gerät wiegt etwa 1000 Kilogramm und besteht aus nach vorne und nach unten ausgerichteten Videokameras und extrem leistungsstarken Scheinwerfern, die den Meeresboden ausleuchten sollen. Über ein Glasfaserkabel werden die Bilder fast zeitgleich auf Monitore im Leitstand des Forschungsschiffes Knorr übermittelt, wo das Team rund um die Uhr in 3 Wachen nach Gegenständen Ausschau hält, die auf die Titanic hinweisen. Eigentlich rechnen Jean-Louis Michel und Robert Ballard fest damit, dass sie irgendwo im Titanic-Graben ein Trümmerteil aus dem Wrack finden. Aber da ist nichts. Nothing. And it was like on the French ship. Nichts. Genau wie auf dem französischen Schiff. Sie sehen nur schlammigen Meeresboden. Während jeder Wache. Viele Tage, endlose Stunden lang. Schlammschichten, Schlammschichten, Schlammschichten. Damit kenne ich mich inzwischen bestens aus. Und ab und an ein Gegenstand. Die Strecke zwischen Southampton und New York ist eine vielbefahrene Schifffahrtsroute. Manche Schiffe entledigen sich hier ihres Mülls. Einmal erscheint eine Gartenbank auf dem Monitor, aber keine, die von der Titanic stammen könnte. Das ist über mehrere Tage das einzige Highlight. Ansonsten nur der ewig gleiche, schlammige Meeresboden. Manchmal ist er geriffelt, so wie man es von Stränden her kennt. Nach 9 Tagen vergeblicher Mühe kommt Langeweile auf. Und Lustlosigkeit. Die Stimmung im Team kippt. Die enttäuschten Crewmitglieder fragen sich, ob Ballard und Michel wirklich das richtige Suchgebiet ausgewählt haben. Sie machen Vorschläge, wie man in der restlichen Zeit das Ding noch drehen kann. Sie wollen auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause kommen. Es kommt zu einer Krisensitzung an Bord. Wenn man ein Team von 40 Leuten hat, gibt es 40 verschiedene Strategien. Bei dem engen Raum auf hoher See wuchsen die Spannungen. Es kam zu keiner Revolution, aber die Stimmung war ähnlich. Mit anderen Worten, die Stimmung im Suchteam ist im Keller. Aber die beiden Expeditionsleiter besprechen sich. Und ihnen wird klar, dass es keine andere Strategie geben kann, als unbeeindruckt bei ihrem ursprünglichen Plan zu bleiben. Womöglich finden sie am Ende heraus, dass sie das falsche Suchgebiet ausgewählt haben. Das kann natürlich passieren. Aber genauso gut möglich ist, dass sie auf den wenigen Bahnen, die noch vor ihnen liegen, auf die Titanic stoßen. Murrend macht das Team weiter. Das Wetter wird schlechter. Sie erwarten jeden Augenblick Sturm. Es sind nur noch 5 Tage übrig, dann wird die Expedition vorbei sein. Am Ende dieser Nacht werden sie auf das Gebiet stoßen, das sie bereits mit dem SAR abgesucht haben. Im Grunde genommen haben sich die meisten an Bord bereits mit einem Scheitern abgefunden, als Jean-Louis Michel am 1. September 1985 um Mitternacht seine Wache antritt. Robert Ballard legt sich für ein paar Stunden schlafen. From 0 to 4, I was watch leader. Von Mitternacht bis 4 Uhr früh leitete ich die Schicht. Eine ruhige Zeit. Wir starten auf den Bildschirm und taten unsere Arbeit so gut wir konnten. Während der ersten Stunde sieht Jean-Louis auf seinem Monitor wie gewohnt nichts außer Schlamm. 5,5 Wochen suchen sie nun schon vergeblich. Jean-Louis ist ausgepowert und müde. Seine Augen brennen. Und die zermürbende, durch und durch enttäuschende Suche empfindet auch er als bedrückend. Dennoch arbeitet er hochkonzentriert. Er ist nun mal ein gewissenhafter Mann. Aber dann wird seine Mühe belohnt. Auf dem Bildschirm erscheint auf einmal etwas anderes als Schlamm. Da war auf einmal etwas Merkwürdiges. Eine andere Farbe. Es war unscharf, aber anders. Also, da kam was. Danach kam ein Gegenstand ins Blickfeld. Ah, wieder mal ein Gegenstand. Ah, Objekt. Handelt es sich wieder einmal um irgendwelchen Müll von irgendwelchen Schiffen? Doch auf den Monitoren erscheinen jetzt immer mehr Gegenstände. Die Männer im Leitstand sind augenblicklich hellwach. Sie zoomen mit der Kamera heran. Die Auflösung ist nicht gerade hoch. Sie sehen die Gegenstände grobkörnig, wie durch Nebel. Noch ist nicht klar, auf was sie da gestoßen sind, als plötzlich ein größeres Objekt ins Blickfeld gerät. Also, wir sahen diese Objekte, diese von Menschenhand geschaffenen Dinge, wie wir sagen. Dann kamen immer mehr und mehr und mehr Gegenstände, innerhalb weniger Minuten. Und dann war da auf einmal ein großes Objekt. Und dieses große Objekt sah aus wie ein Dampfkessel der Titanic. Okay. Wir standen genau über diesem Dampfkessel. Er war 5 Meter mal 10 Meter groß. Ein großes Teil. Ganz in Stahl mit Stahlnieten. Genau wie der Eiffelturm. Hier wurde die gleiche Technologie der damaligen Zeit angewandt. Die Merkmale waren eindeutig. Nach wenigen Minuten wussten wir, dass wir über einem Wrack lagen. Und dass dieses Wrack die Titanic war. Sie haben sie gefunden. Endlich. Nach 2 Jahren intensiver Vorbereitungszeit und 5,5 Wochen intensiver Suche. Robert Ballard wird geweckt. Wenige Augenblicke später ist der Leitstand voller Menschen, die aufgeregt durcheinander reden. Alle sind in Feierlaune. Irgendwer holt portugiesischen Roséwein aus einem Versteck. Wein ist eigentlich verboten an Bord. Aber irgendwo findet sich immer etwas Wein. Alle stoßen miteinander an. Sie haben es geschafft. Sie beglückwünschen sich gegenseitig. Aber dann sagt einer: Schaut mal auf die Uhr. Es ist fast 2 Uhr nachts. Die Stunde, in der die Titanic versank. Die Stunde, in der 1500 Menschen verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Die Stunde des eisigen Todes. Auf einmal fühlen sich die Mitglieder des Suchteams mit all diesen Menschen verbunden, die vor 73 Jahren an genau der Stelle, an der sie sich gerade befinden, starben. Wir wussten, wir standen genau über dem Wrack. Wir waren an der Stelle, an der mehr als 1500 Menschen sterben mussten. Wir nahmen uns Zeit, an sie zu denken. Robert Ballard lädt diejenigen, die möchten, ein, mit ihm nach draußen an Deck zu gehen und der Gestorbenen zu gedenken. Über ihnen ist ein klarer Sternenhimmel. Der Sturm, den sie die ganze Zeit erwartet haben, ist wieder abgezogen. Die See ist wie damals in jener Nacht. Glatt wie ein Mühlteich. Jean-Louis Michel hat während der Gedenkminuten fast das Gefühl, als könnte er sie sehen. Die Titanic. Wie sie in der sternenklaren Nacht in der Tiefe versinkt. Ihm ist, als könnte er die gellenden Schreie hören. Von den Menschen, die im eisigen Wasser gegen ihr unvermeidliches Ende kämpfen. Es war sehr bewegend, an die Menschen zu denken, die hier ertrunken waren. In den nächsten Tagen verstärkt sich das Gefühl der Verbundenheit noch weiter. Sie finden ohne große Mühe den eindrucksvollen Bug der Titanic mit der Brücke, auf der man Kapitän Smith zuletzt sah. Der Bug steht aufrecht. Es sieht so aus, als hätte das Vorschiff den Aufprall, bei dem es sich 15 Meter tief in den Boden gebohrt hat, einigermaßen gut überstanden. Der Schlitten mit der Kamera fliegt über den Bug hinweg und sendet atemberaubende Bilder in den Leitstand. Seitlich der Brücke stehen auf dem obersten Deck noch die Kräne, an denen die Rettungsboote ins Wasser gelassen wurden. Sie stehen leer da, so wie die Heizer sie zuletzt sahen. Die Kameras wandern weiter. Sie übermitteln Bilder von einem riesigen Loch auf dem obersten Deck. Es ist die Öffnung für den Schornstein. Aber da ist kein Schornstein, denn der stürzte ja ins Meer, als sich das Schiff senkrecht stellte und rettete Leitoller das Leben. Sie sehen mit eigenen Augen, dass das Schiff tatsächlich auseinandergebrochen ist. Das Achterschiff liegt in etwa 600 Metern Entfernung vom Bug. 20.000 Bilder schießen sie in den 4,5 Tagen, die ihnen verblieben sind. Die Kamera fängt Bilder von Silbertabletts, von einer Teetasse, von mehreren Weinflaschen ein. Jeder einzelne Gegenstand, den sie fotografieren, erzählt eine kleine berührende Geschichte über die Menschen, die mitten im Leben vom Tod überrascht wurden. Als das Forschungsschiff Knorr schließlich den Ort verlassen muss, an dem das Wrack liegt, fallen Jean-Louis Michel und Robert Ballard in einen Koma-ähnlichen Schlaf. 4,5 Tage haben sie kein Auge zugemacht. Während sie noch auf der Heimfahrt sind, geht die Sensation längst um die Welt. Tagelang beherrscht die Entdeckung des Titanic-Wracks die Schlagzeilen. Die Bilder, die die Forscher mitbringen, stoßen auf riesiges Interesse. Sofort gibt es Überlegungen, das Schiff zu heben oder wenigstens auszuräumen und die Fundstücke von der Titanic zu verkaufen. Ein Vermögen ließe sich damit machen, rechnen sich clevere Geschäftsleute aus. Robert Ballard und Jean-Louis Michel weisen solche Gedanken weit von sich. Für sie wird der Ort, an dem die Titanic liegt, nie etwas anderes sein als ein Ort des Gedenkens. Er gehört den Menschen, die in jener bitterkalten Nacht gestorben sind, und ihren Angehörigen. Und niemandem sonst. Am Ende unseres Gespräches frage ich Jean-Louis Michel, was ihn die Titanic und die Suche nach dem Wrack gelehrt hat. Er antwortet ohne zu zögern. Modestie. Modestie. Bescheidenheit. Ja. Als Ingenieur habe ich großes Vertrauen in die Technik. Aber wenn ich an Mr. Andrews denke, der die Titanic gebaut hat und der sie für unsinkbar hielt, dann sage ich mir, okay, du kannst Ingenieur sein, aber bleib bescheiden. Auf Wiederhören bei Audible.